Frank, was machst du eigentlich, wenn die Sonne so richtig knallt wie im Moment? Oh. Da gibt's nur eins. Da singe ich ein Lied. Wenn draußen die Sonne scheint, dann fahren wir ans Meer. Doch leider ist ein langer, langer Weg. Denn wir da sind jetzt schon spät. Wenn draußen die Sonne scheint, gehen wir auf den Balkon. Und mit einem Eimer Baumarkt Sand wird das fast schon wie ein Strand. Wenn draußen die Sonne scheint, dann wird uns warm ums Herz. Uns dann doch zu heiß, essen wir ein kühles Eis. Wenn draußen die Sonne scheint, sind Rücken meistens kurz. Und mit coolen Sonnenbrillen kann man voyeuristisch chillen. Wenn draußen die Sonne scheint, wenn draußen die Sonne scheint, dann hört niemand und mehr weint. Weil die Sonne uns alle vereint. Und jetzt noch ein sonniges Solo. Sunshine. Yeah. Weil die Sonne uns alle vereint.